nur noch Nepomuk. Ein kleiner Ruck, ein süßer Ruck. Ach, riskier doch Nepomuk. Den kleinen Ruck, den Ruck. Schau, ich glühe vor Erregung, denn ich brauche mehr Bewegung. Ach bitte, wann kommt endlich der kleine Ruck, der süße Ruck, der Ruck? Ruck, der süße Ruck, der Ruck.